Hallo, wir machen weiter. Lüge versus Wahrheit, Wahrheit versus Lüge. Der nächste Punkt, den ich euch hier mitteilen möchte, das ist der vierte, drei haben wir schon angesprochen, wovon ich überzeugt bin, dass es ein Zeichen ist der Zeit, in der wir leben und dass das alles auf uns zukommen wird und muss und auch bereits schon unter unserer Mitte ist. Und der Grund, warum ich euch diese Dinge mal alle aufzeichne in der Einleitung, ich weiß, da haben noch viele Dinge, haben wir noch zu sagen, aber ich möchte einfach diese Dinge am Anfang klar machen, damit wir uns auch schützen können. Weißt du, es ist interessant, dass wenn wir nicht ein Leben leben, wo wir uns bewusst sind, was da um sich herum vorgeht, dann können wir uns auch oft gar nicht gut schützen. Und da gibt es Christen, die wollen halt nur, ich bin überwindet, in Christus alles wunderbar. Und das stimmt, da muss ich ja auch zugeben, ich lebe ja auch als mehr als ein Überwinder in Jesus Christus, der mich mächtig macht. Aber der Apostel Paulus hat uns auch klar gewarnt, von Dingen kommen werden. Der hat die Thessalonicher gewarnt, der hat den Timotheus gewarnt, der hat auch die Philipper gewarnt, der Apostel Petrus hat die Christen gewarnt, Jesus hat die Christen gewarnt. Also wir sehen auch immer wieder in der Apostelgeschichte, der Prophet Agabus hat eine Warnung ausgesprochen. Und ich denke, wir sehen in der Bibel immer wieder, dass Gott gewisse Warnungen ausspricht, niemals um uns Angst zu machen. Niemals. Und das ist ja das Problem. Die Propheten, die sprechen Warnungen aus, um Angst zu machen. Aber das ist niemals der Sinn einer Warnung. Gott gibt doch keine Warnung, damit wir jetzt in Panik leben. Um Himmels Willen, was kommt da alles auf uns zu? Ach, und das wird alles sehen. Die Lüge wird in Wahrheit verdreht und die Wahrheit in Lüge. Womöglich sitze ich dann auch der Lüge auf. Bin ich auch so einer? Um Himmels Willen, das ist doch niemals, niemals der Plan und das Herz Gottes. Der Plan, das Herz Gottes ist einfach, dass wir das tun, was uns Jesus gesagt hat, was uns Petrus gesagt hat, was uns Paulus gesagt hat, nämlich seid nüchtern. Seid nüchtern und wachsam. Und ich sehe Warnungen vom Herrn oder prophetische Warnungen oder Warnungen in der Bibel, ich sehe die immer als eine unwahrscheinliche Liebesbotschaft von Jesus. Jesus liebt mich so sehr, dass er sich die Zeit nimmt und sagt, pass auf, dort ist ein Schlagloch, pass auf, dort ist eine Gefahr, pass auf, hier spielt sich das ab. Und genauso möchte ich auch diese Serie sehen. Einfach um uns aufzuwecken, um uns wachzurütteln, um uns zu zeigen, was eigentlich auf uns zukommt und dass wir gut durch diese Dinge hindurchgehen können. Und das ist immer das Herz Gottes, dass er uns einfach wachsam halten will und nah an seinem Herz, dass wir durch die schwierigsten Zeiten gut durch navigieren können. Der vierte Punkt, den ich hier erwähnen möchte und von dem ich auch überzeugt bin, dass es etwas sehr, sehr Starkes sein wird, ist Folgendes. Keine Absoluten. Ist das Deutsch? Ich hoffe schon. Wenn es nicht Deutsch ist, dann macht euch hier keine Sorgen. Ich werde euch das jetzt gut erklären. Was meine ich, wenn ich sage, es gibt keine Absoluten? Oder es gibt nichts Absolutes. Vielleicht sollten wir das besser ausdrücken, dass es nichts Absolutes mehr gibt. Der Feind wird versuchen, alle absoluten moralischen Standards so zu verschwemmen. Das sehen wir auch heute schon zum Beispiel beim Genderismus. Da gibt es nichts mehr absolut. Mann oder Frau, das sind zwei Absolute. Da gibt es nicht daran zu rütteln. Heute ist es nicht so. Du kannst dir aussuchen, was du willst. Wonach fühlst du dich denn, mein liebes Kind? Fühlst du dich als Junge? Fühlst du dich als Mädchen? Und wisst ihr, da hat ja in Amerika hat es Chaos gegeben. Da gab es in Amerika einen Bereich, da wurden auf den Toiletten wurden die Schilder einfach, die wurden auch verändert. Und da war in einer Highschool. Und in dieser gewissen Highschool, da durfte sich jeder aussuchen, wo er auf welches WC geht. Also da war es nicht mehr so, dass die Männer ins Männer müssen und die Frauen ins Frauen-WC. Da, wenn man sich als Mädchen gefühlt hat, dann durfte man auch ins Mädchen-WC gehen, auf der Highschool. Highschool in Amerika, das sind ja vom 9. bis zum 12. Schuljahr. Da sind ja Teenies bis 18, 19 Jahre dabei. Und weißt du, und da habe ich schon gesagt, das kann ich dir schon versprechen, was das für ein Chaos auslöst. Weil stell dir mal vor, ein Junge, der jetzt 17 Jahre alt ist, wo das Testosteron um über 1000% gestiegen ist, wenn der Junge hinein darf ins Mädchenklo, ja, was denkst du denn, was der Junge dort drinnen machen könnte? Und dann ist es ja so, in den Highschools in Amerika, ich habe ja 10 Jahre drüben gelebt und meine Jungs haben ja beide die Highschool drüben gemacht. Und ich hatte ja auch in einer Schule gelehrt in Amerika. Und wir hatten auch Pflegekinder 5 Jahre lang, alles Teenage-Jungs. Und da ist es ja so, Sport ist total wichtig in den Vereinigten Staaten. Ein ganz wichtiger Bereich in den Schulen. Und da jedes Kind fast ausnahmslos ist in irgendeiner Nachschulaktivität involviert. Und was tun die? Ja, die spielen jetzt dann Fußball oder einen anderen Sport und dann gehen sie sich duschen. Dort in der Schule. Nicht nur umziehen, duschen. Und jetzt stell dir vor, da duschen sich die Mädchen und darf jetzt ein Junge reingehen. Mhm. Und wisst ihr, und dann wurde, als dann gewisse Christen aufgestanden sind, dann wurden diese Christen als was weiß ich was alles verspottet. Du bist Homo, was weiß ich was alles und was du für Ängste hast und. Nur ich habe mich auch positioniert, denn es gibt absolute Werte. Gott hat einen Mann als Mann geschaffen, die Frau als Frau geschaffen. Das hat er so gemacht. Wenn du dir nicht sicher bist, das sage ich diesen Leuten, die dann auch zu mir kommen, aber ich fühle mich als Mädchen. Ich bin jetzt 15 Jahre alt und ja, ich weiß, ich habe mich immer als Junge gekleidet, aber ich fühle mich als Mädchen. Akzeptiere das doch einfach. Und dann sage ich diesem Jungen, okay, nachdem du die erste Menstruation gehabt hast, kommst du wieder zu mir und reden die weiter. Mädchen menstruieren, Junge nicht. Das ist eigentlich eine recht simple, plausible Antwort. Und dann kommen Leute und werden so sauer auf mich. Weißt du, ich habe gelernt, wenn ich auf Absolute bestehe und beharre, dann werden viele Leute unwahrscheinlich aggressiv gegenüber. Und es ist interessant. Denk mal, was heute in der Welt geschieht. Die Leute, die am meisten Toleranz einfordern, die sind am intolerantesten sehr oft. Sehr oft sind genau die, die mit aller Vehemenz darauf bestehen, sei doch tolerant. Wenn du nicht ihrer Meinung bist, dann sind sie unwahrscheinlich aggressiv und intolerant. Und da sehen wir genau, dass einfach die Absoluten verzerrt werden sollen. Und das ist auch ein Trick des Feindes, dass der Feind die ganze Welt infiltriert mit Gedanken, mit Aussagen, mit Bildern, mit Medien, Objekte und Projekte, damit wir einfach in Frage stellen, alles was eine absolute Moral ist. Und alles ist dann irgendwie, irgendwo, irgendwann erlaubt. Sünde bleibt Sünde. Das ist eine absolute für mich. Gott ist ein heiliger Gott. Gott bleibt immer ein heiliger Gott. Das ist auch eine absolute für mich. Und es gibt so viele absolute moralische Wahrheiten in der Bibel niedergeschrieben, die ständig so verdreht werden, dass alles so verschwommen wird. Und das ist ja in der Welt. Und die Welt, die versucht uns damit zu überschütten, dass wir auch so leben. Wenn es um die Finanzen geht, da gibt es kaum mehr Absolute. Ich habe Christen Dinge tun gesehen, da stellt einem die Haare auf den Kopf zu Berge. Warum? Naja, alle machen es so. Reinhard, alle, das ist doch das ganz Normale. Das wird doch überall so gemacht. Die Frage ist nicht, machen es alle so. Die Frage ist, gib mir das Wort Gottes auf diesem Bereich eine absolute Vorgabe. Wenn ja, dann ist es für mich nichts zu ändern. Kein Mensch kann Gott dienen und auch gleichzeitig mit dem Geld dienen. Das hat Jesus uns klar gelehrt. Die Bibel sagt das klipp und klar. Die Bibel lehrt über die Habgier und wie gefährlich sie ist. Und diese Absoluten, die müssen wir fest bewahren. Denn das ist etwas, was der Feind ganz besonders angreifen will. Und weißt du, was dann geschehen wird? Die Leute, die nach wie vor auf das Absolute bestehen, Leute, die nach wie vor sagen, ich habe diese Werte in meinem Leben, ich habe diesen moralischen Wert in meinem Leben als absoluten Wert angenommen, diese Leute, die werden dann alles Mögliche geschimpft und die werden dann angegriffen werden. Nur da ist gut eben zu stehen. Wie viele Leute haben mir gesagt, Reinhard, sei doch nicht so radikal und extrem. Das kann man in der heutigen Welt doch gar nicht mehr sagen, dass es Sünde ist, wenn zwei Menschen miteinander schlafen, bevor sie verheiratet sind. Man muss doch ein bisschen auch den Leuten Verständnis entgegenbringen. Und ich habe gesagt, da gibt es kein Verständnis entgegenzubringen. Sünde bleibt nach wie vor Sünde. Sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe ist Sünde. Die Bibel lehrt das klipp und klar, das siehst du durch das Neue Testament hindurch und da gibt es für mich nichts zu rütteln. Und weißt du, und wo ich merke, wie so sehr leicht verschieben sich dann diese Absoluten. Das geht ja nicht, dass sie sofort über Nacht einfach eliminiert werden. Die verschieben sich so leicht, so immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Als ich auf der Bibelschule war, da hatten wir einen Prediger, der war der Leiter einer Weltmissionsgesellschaft und lebte in Asien. Und dieser Mann hat mir eine Geschichte erzählt. Er hat, also nicht mir, aber in der Predigt erzählt, wo ich saß. Und er hat gesagt, in Asien, dort wo er im Dienst diesen Welt Gott dient, da nehmen Jungs, die nehmen einen Topf mit Wasser und da geben sie Frosch rein. Der Frosch kann jederzeit raushüpfen. Also das ist nicht so tief, dass er nicht raushüpfen konnte. Und dann stellen sie diesen Topf mit Wasser auf das Feuer und dann erhitzen sie es ganz langsam. Ganz, ganz langsam, sodass der Frosch sich an die Wärme des Wassers ganz gut gewöhnt. Und es wird so langsam erhitzt, bis letztendlich das Wasser kocht und der Frosch im kochenden Wasser stirbt. Und ich habe mir gedacht, was für ein grausames Spiel das die Kinder machen. Und dieser Mann sagte dann Folgendes. Er sagte, weißt du, genauso ist es mit der Sünde auch. Es ist ja nicht so, dass die Sünde plötzlich hineinkommt in die Gemeinde, in unser Leben. Hey, raus mit der Heiligkeit und Gerechtigkeit und rein mit der Sünde. Sondern langsam und langsam und langsam werden Absolute in Frage gestellt. Langsam werden Kompromisse eingegangen. Und man gewöhnt sich dann ein bisschen hier, ein bisschen dort, ein bisschen Toleranz üben, ein bisschen freundlich sein, ein bisschen entgegengehen. Und was Sünde war, ist heute nicht mehr Sünde. Scheidung, das kann man doch heute nicht mehr so ernst sehen. Naja, Gott hat Scheidung, das war ja im Alten Bund geschrieben und im Alten Testament. Ach Reinhard, wenn die Ehe nicht mehr geht, dann geht sie eben nicht mehr. Denk einmal, warum sind heute in vielen Ländern der Welt unter den Christen gleich viel oder sogar mehr Ehescheidungen als in der Welt? Ich bin überzeugt davon, weil der Feind gut daran gearbeitet hat, keine Absolute mehr zu erlauben. Ich kann mich erinnern, als ich mal in Amerika gedient habe, in einer Gemeinde, und ich habe dort über die Ehe und die Scheidung gesprochen. Es war nach meinem Dienst eine Zeit der Frage und Antwort. Und da haben die Leute mich gefragt, also Reinhard, wie stehst du zur Scheidung? Und ich habe gesagt, Gott hasst die Scheidung, Ehe ist ein Bund und ein Bund soll nicht gebrochen werden. Und der ist einfach, der bleibt bestehen, bis der Tod diese zwei scheidet. Und dann hat mir einer der Leiter dieser Gemeinde gesagt, deine europäischen Ansichten, die brauchen wir hier in den Vereinigten Staaten nicht. Mit denen bleibst du, wo du bist. Und wisst ihr, und nicht lange darauf hat dann der Pastor sich selbst scheiden lassen. Ein wirklicher Mann Gottes, den ich geliebt und geschätzt habe. Und sie gingen dann einfach auch in Scheidung. Und dann haben sie in Amerika einen Ausdruck entwickelt. Das heißt, einfach, wir haben jetzt Ungleichheiten, die wir nicht mehr überwinden können. Und von dem her ist der beste Weg die Scheidung. Denkst du, das ist über Nacht geschehen? Nein. Das geschieht schleichend. Hab Acht, wenn irgendetwas in deinem Leben kommen will, das die absoluten Werte in Frage stellt. Steh fest darauf. Pass auf, wie du dein Herz öffnest von dem, was über die Medien zu dir kommt. Pass auf, wie du dein Herz öffnest, welche Gedanken, welche Bilder, welche Gefühle du in deinem Herzen erlaubst. Hab Acht, mit wem du Umgang hast. Die Bibel sagt uns schon sehr klar, dass der schlechte Umgang guten Charakter verdirbt. Und Leute, die versuchen, mich davon zu überzeugen, dass ich vielleicht altmodisch bin, dass ich vielleicht intolerant bin, ich wurde sogar religiös geschimpft. Stell dir das vor. Ach, der Reinhard ist so religiös, der hat Ansichten, das ist doch so religiös. Ich lächle dann und sage, okay, nur ich werde mich nicht auf diesen Weg begeben, wo es in meinem Leben keine Absoluten mehr gibt. Nein, es gibt absolute Wahrheiten, es gibt absolute moralische Wahrheiten und moralische Standards. Und bei diesen absoluten moralischen Standards werde ich festhalten. An diesen werde ich festhalten. Ich möchte nicht, dass mein Leben ein Leben ist, wo es nichts mehr Absolutes gibt, wo sich kein Mensch mehr orientieren kann. Niemand weiß mehr, wofür ich wahrhaftig und wirklich stehe. Denk darüber nach. Und beim nächsten Mal machen wir weiter. Wir sehen uns schon bald. Aber töten werde ich dich nicht. Aber weißt du, und das sehen wir, es gibt eine unwahrscheinlich große Bewegung heute auch auf dieser Welt, die einfach alles relativ machen. Hölle ist nice, relativ. Weißt du, aber Gott hat den Glauben nicht relativ gemacht. Glaubst du an das? Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen an uns, Reinhard, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt,